Horowitz. Seiltanz eines Virtuosen. Eine Sendereihe in 26 Folgen. Von Jürgen Kesting. Sechste Folge. Auf den Straßen des Ruhms. Wladimir Horowitz im Konzert, eine Beobachtung des Diplomaten George F. Kennan. Ich war so fasziniert, ihn zu beobachten, wir saßen in der dritten Reihe, dass ich gar nicht viel von der Musik mitbekam, außer dem Eindruck eines exquisiten Geschmacks und einer unglaublichen Technik. Ich glaube, ich habe nie in meinem Leben jemanden gesehen, der so sehr unter einer nervösen Anspannung zu leiden schien wie er. Er ist ein schmaler, junger Mann mit langen, schwarzen, nach hinten gekämmten Haaren, einer aschgrauen Gesichtsfarbe, hübsch, mit einem überirdischen Gesicht, das gezeichnet ist von einem Ausdruck, als ob er ständig Schmerz empfände. Mund und Augen waren unglaublich sensibel. Als er spielte, war es, als ob er selbst von einem unsichtbaren Musiker gespielt würde, als ob jeder einzelne Ton aus ihm herausgeholt würde. Seine nervösen, spinnenartigen Finger zitterten auf den Tasten, in seinem Gesicht arbeitete es, als ob er in Agonie liege. Der amerikanische Diplomat beschrieb das andere Gesicht von Wladimir Horowitz, das er in den frühen 30er Jahren beobachten konnte. Er sah keinen glückhaften Virtuosen, sondern einen in seiner Persönlichkeit gespaltenen Schmerzensmann, Extremen ausgeliefert in seinem Leben, zu Extremen geneigt in seinem Spiel. Ein Floristan-Eusebius-Charakter, wie er in Robert Schumanns Arabeske angelegt ist, die Horowitz zeitlebens immer wieder gespielt hat. Robert Schumann, Arabeske, eingespielt 1934 in London. Nach seinen ersten großen Erfolgen in England nahm er von 1934 bis 1936 für His Master's Voice 32 Werke auf. Darunter waren das D-Moll-Konzert von Rachmaninow, die H-Moll-Sonate von Liszt, das vierte Scherzo von Chopin und die Esto-Sonate von Haydn. Schon in den frühen Einspielungen deuten sich die Antinomien seines Wesens und Spiels an. Grüblerische Introversion und virtuose Extravertiertheit. Wer Chopins Werke spielt, so schreibt Hubert Stubner in seinem Buch Mephistowalzer oder Der Tanz der Klaviere, braucht gesegnete Hände, einen träumerischen Blick und ein poetisches Herz. Wer hingegen Liszt spielt, ist zum Widerspruch angehalten, zur Bewusstseinsspaltung zwischen Dämonie und Heiligkeit. Der Liszt'sche Klavierkünstler ist ein Zerrissener. Liszt-Pianisten sind Höllenkünstler. Horowitz war ein Liszt-Spieler schlechthin. Er konnte mit dem intimen Klang bezaubern, in der Chromatik schwelgen und sich der expressiven Aufgeregtheit des enormen Klangs überlassen. Ein Beispiel für den intimen Klang ist Au bord d'une source aus dem ersten Band der 1835-36 entstandenen, aber erst 1855 publizierten Année de Pèlerinage. Das kleine Stück findet sich zwischen 1926 und 1976 in seinen Programmen. Es ist betörende, klavieristische Naturlyrik. Liszt hat dem fast schon impressionistischen Klanggebilde einen Vers von Schiller vorangestellt. In säuselnder Kühle beginnen die Spiele der jungen Natur. Die folgende Aufnahme stammt vom 19. Mai 1947. Nach dem intimen Klang von Au bord d'une source aus den Années de Pèlerinage ein Beispiel für den enormen Klang, die Funérailles. Das siebte Stück der Harmonie poétique et religieuse schrieb Liszt zum Gedenken an seine gestorbenen Freunde Felix Lichnowsky, Ladislaus Teleki und Ludwig Batthyány, Opfer der Revolution. Die Ostinato-Figuren und Bassoktaven lassen wie ein fernes Echo den Trio-Teil aus der Asto-Polonaise des kurz zuvor gestorbenen Frédéric Chopin anklingen. Die klavieristischen Möglichkeiten, die Liszt in seinen Etüden und in seinen transzendentalen Studien erprobt hatte, werden hier in den Dienst eines Charakterstücks, einer Klang-Farben-Komposition gestellt. Die grell dissonierenden Glockeneffekte wirken wie ein Vorgriff auf die Klangsprache von Modest Mussorgsky. Nach dem Lagrimoso-Abschnitt, von Horowitz belkantisch phrasiert und mit Melancholie getränkt, folgt ein oktavierter Satz, den kein anderer Pianist mit vergleichbarer orchestraler Fülle zum Klingen gebracht hat. Sie hören die erste von zwei Aufnahmen, entstanden am 15. November 1932. Eine zweite Version folgte 1950. Thank you. Funerailles, die Totenklage aus Liszt, Harmonie, Poetik et religieuse. Um es vorsichtig fragend zu formulieren, ist das Pathos dieser Darstellung, ihre dramatische Rhetorik, denkbar ohne ein Lebensgefühl, das von eigenen Leiterfahrungen in den Jahren der russischen Revolution geprägt war? Aus diesen Erfahrungen erklärt sich jene Dynamik, die Horowitz selber als Mittel der Selbstbewährung bezeichnete. Die Jahre nach seinem Debüt in der Carnegie Hall im Januar 1928 wurden zu einem Triumphzug sowohl wie zu einer Tour der Leiden. Horowitz hat in den ersten 10 Jahren seiner Laufbahn zwischen 1926 und 1936 nur 7 große romantische Konzerte gespielt. Die beiden von Liszt, das Estor-Konzert von Beethoven, das D-Moll und das Bedo-Konzert von Johannes Brahms und das B-Moll von Tschaikowski. Endlich das D-Moll-Konzert von Rachmaninow. Ende der 20er Jahre hatte Horowitz damit begonnen, sein mit virtuosen Pièces überfülltes Repertoire zu erweitern. Er spielte die Paganini-Variationen und die 3. Klaviersonate von Brahms, die H-Moll-Sonate von Chopin, die 3. Sonate von Sergei Prokofjew und Claude Debussys L'Île Joyeuse. Werke, von denen er später nur das rauschhaft halluzinatorische Sehnsuchtsbild des Franzosen aufgenommen hat. Er hat es am 27. November 1966 bei seinem 3. Konzert nach dem Comeback in der Carnegie Hall in einem betörenden Farbenspiel gemalt. Feinnervig in den aus einem Triller sich lösenden Arabesken und den Triolengirlanden, wunderbar singend in der schwingenden Kantilene, ekstatisch in den Klangsteigerungen des stürmischen Schlosses. Claude Debussy, L'Île Joyeuse. Ein Mitschnitt aus der Carnegie Hall vom 27. November 1966. Zum ersten Mal hat er Debussys Rauschtraum von der glücklichen Insel am 15. November 1929 in der Carnegie Hall beschworen. In den folgenden Jahren gab er in jeder Saison 50 bis 60 Konzerte. Der Erfolgsdruck, von außen auf ihn ausgeübt, aber auch selbst auferlegt, war enorm. Für den Winter 1932 kündigte Arthur Judson The Season's Most Significant Piano Series an. Ein reines Liszt-Programm, dem der Pariser Zeit ähnlich, hat er am 26. Februar 1932 in der Carnegie Hall gespielt. Auf dem Programm der erste Mephisto-Walzer, den er erst 1979 als 76-Jähriger aufgenommen hat. Unverändert verfügte er über die von Glenn Gillard Gunn beschriebenen Qualitäten. Die Kontraste der Dynamik und der Tongebung, mit denen er den grell sarkastischen Witz dieser Diablerie, übrigens bearbeitet von Busoni, ausleuchtet. Es funkelt, es blitzt und es krachen die Donnerschläge. Der erste Mephisto-Walzer von Franz Liszt, mitgeschnitten 1979 bei zwei Konzerten am 7. und am 15. April in der Orchestra Hall von Chicago. Zurück zu der zuvor erwähnten Most Significant Piano Series im Jahre 1932. Gregor Piatigorsky berichtet in seinen Memoiren, dass Horowitz jedes Stück mit akribischer Sorgfalt Note für Note, Phrase für Phrase einstudierte. Von ihm wurde damals nur das virtuose Repertoire erwartet. Trotz der wirtschaftlichen Depression war Horowitz' Abendgage von 1.000 auf 1.500 Dollar gestiegen. Übertroffen wurde er von vier Pianisten, von Josef Hoffmann, Ignaz Jan Paderewski, Sergei Rachmaninow und Ruslan Schinska, die 2.500 Dollar erhielten. Aber auch in dieser Beziehung verlief seine Laufbahn auf der Überholspur. Er sollte später zum höchstbezahlten Instrumentalisten avancieren. Das unselige 1933 sollte zu einem schicksalhaften Jahr für Horowitz werden. Im November 1932, wenige Tage vor der Aufführung des Tschaikowski-Konzertes unter Beecham, hatte er ein Telegramm von Arturo Toscanini erhalten. Es überbrachte die Einladung, 1933 im letzten Konzert eines Beethoven-Zyklus mit dem New York Philharmonic Orchestra das S-Dur-Konzert zu spielen. Der Dirigent, der die meisten Virtuosen als Spielgesindel verachtete, war durch seinen Assistenten Hans Lange und die Geiger Adolf Busch und Louis Krasner auf Horowitz aufmerksam gemacht worden. Die Aufführung am 23. April 1933 verlief erfolgreich, auch wenn es wieder mal den einen oder anderen Einwand gegen die virtuose Lesart gab. Toscanini wurde mit dem Satz zitiert: »I like to play with a boy«, »Ich spiele gern mit dem Jungen«. Es dauerte 20 Jahre, bis Horowitz das Konzert in der Ära der Langspielplatte unter Fritz Reiner aufnahm. Die Interpretation ist durchweg mit unterkühltem Respekt beurteilt worden. Horowitz wählt, wie Arthur Schnabel, sehr zügige Tempi, aber ohne die für den deutschen Pianisten typischen Temporückungen innerhalb einzelner Phrasen. Das Passagenwerk im Finalsatz spielt er mit unterkühlter Bravour. Es ist eine antiromantische, kühl-magisteriale Darstellung, deren Oberflächenglanz in Deutschland wohl fälschlicherweise mit Oberflächlichkeit gleichgesetzt wurde. Es sei nicht verschwiegen, dass Theodor W. Adorno in seinen Skizzen zu einer Theorie der musikalischen Reproduktion das grauenhafte Streamline-Musizieren der Toscanini, Wallenstein, Monteux, Horowitz, Heifetz monierte. In der Aufnahme vom 26. April 1952 wird Horowitz vom RCA Victor Symphony Orchestra unter Fritz Reiner begleitet. Thank you. Horowitz, Seiltanz eines Virtuosen. Wir brachten die 6. Folge einer 26-teiligen Sendereihe von Jürgen Kesting, eine Gemeinschaftsproduktion des SWR mit dem Rundfunk Berlin-Brandenburg.